Die Delegation der KP der Schweiz unter Leitung vom Generalsekretär der Partei Massimiliano Ayi erwies den Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il im Sonnenpalast Gongsusan Hochachtung.